Sehr, einmal wieder bei euch hier in Schneverding zu sein. Es ist ja für sehr viele Menschen üblich, an Pfingsten auf Reisen zu sein, so auch ich. Es war schon eine kleine Reise, hierher zu kommen. Dieser Ort hier markiert ja den südlichen Teil, den südlichsten Punkt unserer Ehe, also bald 47 Jahre und auch meines Dienstes, bald 50 Jahre. Und jetzt sind wir am nördlichsten angekommen. Und ich habe wieder heute gemerkt, sind etwa 160 Kilometer dazwischen. Ja, auf Adlersflügeln. Am Sonntagmorgen, ich bin früh gefahren, um noch ein bisschen draußen in der Natur zu sein, ist das echt total entspannt. Also es macht richtig Spaß. Ja, sonst macht für mich immer Reisen in Schweden Spaß, weil da sind so wenig Autos. Meistens sieht man nur Natur um sich. Aber heute auch in Deutschland. Also richtig, richtig schön. Ja, ist relativ kurzfristig gewesen, dass ich wusste, hier zu euch zu kommen. Und ich habe jetzt nicht eine spezielle Pfingstpredigt vorbereitet. Ich glaube, das ist auch gar nicht unbedingt nötig, weil wir, wenn wir im Neuen Testament sind, ständig mit dem Heiligen Geist zu tun haben. Wirklich überall. Einer der Verse, den die allermeisten von uns wahrscheinlich auswendig kennen, sobald ich die Stelle sage, Philipper 4, Vers 4. Ich sehe einigermaßen viele fröhliche Gesichter, wenige mit einem Fragezeichen. Ja, weil das doch etwas ist, was für den Menschen sehr, sehr wichtig erscheint, Freude zu haben. Ja, oder? Es scheint sehr wichtig zu sein. Irgendwie ganz tief in unsere Natur eingegraben. Freude möchten wir haben. Möglichst viel. Möglichst häufig, aber an der Stelle steht immer. Und die verkürzte Version dieses Verses heißt, freut euch immer. Das sind dann drei Worte, ja. Kurzes Programm. Ja, da sind dann zwei Worte ausgelassen worden. Und das sind in diesem Vers die zwei entscheidenden Worte. Für mich ist das zum Thema geworden und ich predige in unserer Gemeinde jetzt schon bestimmt 7, 8 Mal darüber. Freut euch im Herrn alle Wege, steht dort. Freut euch im Herrn alle Wege. Es ist ganz leicht möglich beim Lesen der Bibel, so solche Wörter, die wir nicht sofort ganz konkret fassen können. Was bedeutet denn das, im Herrn? Schnell zu überlesen und zur Sache zu kommen. Ja, im Herrn ist nicht zur Sache, ne? Sondern das ist zur Person. Und zur Sache ist, ah ja, Freude, das möchte ich haben. Immer Freude, das kann ja auch ein bisschen als ein Erwartungsdruck ankommen, ja. Also ich müsste mich eigentlich immer freuen. Weiß nicht, wie Menschen damit umgehen, ja. Manche machen sich vielleicht auch ein bisschen Druck damit. Also jetzt musst du dich freuen. Oder sie täuschen sich über die Wirklichkeit hinweg. Zumindest, wenn sie in der Gemeinde sind, ja, da macht man fröhliches Gesicht, da erzählt man auch nicht viel von Problemen, hat man gehört, zwar über zwei Ecken, aber doch sehr vertrauenswürdig, also dass in einer Gemeinde jemand seinen Bruder, Schwester fragte, na, wie geht's denn in der Familie? Und der sagte, nur gut, wir haben keine Probleme. Da habe ich auch gedacht, aha, so funktioniert das in der Gemeinde, da zeigt man ein Sonntagsgesicht, ja, da ist immer alles bestens und in Ordnung, kann man ja machen, nicht? Man kann so tun, als ob, aber das ist, Freude ist etwas, was man gerne hat, aber offensichtlich nicht einfach so machen kann. Freude kommt, ja, Freude entsteht, Freude kommt von innen nach außen und nicht unbedingt von außen nach innen. Wie sie nach innen kommt, das ist in diesen beiden Worten im Herrn verborgen, das Geheimnis. Denn in Christus, das ist ein Geheimnis. Im Herrn, das ist ein Geheimnis. Die meisten Menschen können damit gar nichts anfangen. Erzählst du denen das, ich bin in Christus? Dann sagen sie, ja. Ich hätte nicht gedacht, dass du so ein komischer Typ bist. Man sagt ja immer Nettes zu Leuten. Und das in Christus, das ist ein bisschen, kann gar nicht sein, nicht? Und auch wir selbst können das, ich sag mal, intellektuell, rational gar nicht mal so leicht erfassen. Ja, weil wenn das wirklich der Kern meines Christseins ist, was heißt das in Christus sein. Nicht nur an ihn glauben, was wir bekennen, nicht nur an ihn denken, nicht nur für ihn dienen, nicht nur von ihm lernen, sondern in Christus sein. Weil das sehe ich ja nicht. Ja? Hier meine Augen und im letzten Grunde auch mein Verstand, der kriegt das gar nicht so mit. Und doch sagt uns die Schrift ganz klar, das ist der Kern deines Christseins. Ist jemand in Christus, ist eine neue Schöpfung. Und dass wir eine neue Schöpfung sind, das ist wirklich der Kern der Sache. Wären wir noch die alte Schöpfung, dann wären wir ebenso wie alle anderen Menschen. Und das ist eigentlich der Kern meines Christseins, dass ich sage, das möchte ich auf keinen Fall mehr. Ich bin so froh und so dankbar, dass ich diesen alten Menschen ausgezogen habe, der voller Sünden war, der auf dem Weg zur Hölle war, aber auch dann von ganz tief drin verderbt war, in Lüsten und Begierden sich selbst zerstörte und nur sich um sich selber drehte. Und ihr habt den neuen Menschen angezogen. Und dieser ist ganz anders als der alte. Sein Wesen ist, der neue Mensch ist Christus. Das ist sein Wesen. Das ist das Wesen des neuen Menschen. Nicht irgendwie etwas zwischen Christus und meinem Alten. Ja, so ein Mittelding, so ein Zwischending. Sondern wirklich, an der Stelle lesen wir Epheser 4 nach. Ihr aber habt den Christus nicht so gelernt. Den Christus, ja. Denn den alten Menschen habt ihr aus und den neuen angezogen. Das ist der Christus. Paulus sagt das direkt so. Ja, ich wirke an euch, damit Christus in euch Gestalt gewinnt. Der neue Mensch ist Christus. Und damit hängt alles daran, dass wir in Christus sind. Auch die Freude, die wir gerne hätten. Ich möchte das gleich an Philipper 1, davon haben wir ja eben gehört, zeigen, dass das bei Paulus wirklich der Fall war. Paulus hat ja gesagt, lernt bitte von meinem Beispiel, ahmt mich nach. Ja, dann ist das ein gutes Beispiel von ihm zu lernen. Ich denke, der alte Mensch, für den ist es ganz normal, dass ganz andere Dinge sein Leben bestimmen als die Freude immer. Das ist ganz normal, das ist so bei dem. Also, wenn etwas mich bedroht, habe ich Angst. Ja, wenn etwas sehr unsicher wird in meinem Leben, dann sorge ich mich. Ja, also nicht nur da kommt eine Sorge, sondern ich sorge mich. Ja, unsere Sprache verrät schon eine ganze Menge. Ja, ich bewege das und die Sorge läuft und läuft und läuft und kann bei manchen Menschen auch das Leben total bestimmen und zerfressen. Wenn jemand mir nicht passt oder sein Verhalten mir nicht passt, dann ärgere ich mich. Wenn jemand sehr unfreundlich oder gar lieblos zu mir ist, dann empfinde ich Zorn. Und wenn das ein Dauerzustand ist, besonders wenn der Mensch mir nahe ist, also ich ständig mit dem zu tun habe, dann kann daraus Bitterkeit werden, ja, dass ich sehr bitter bin innerlich. Und ich könnte jetzt fortfahren, das ist alles, jedes Einzelne für sich, das Gegenteil von Freude, oder? Und ist so normal im Leben des Menschen. Und bestimmt bei manchen, bei dem einen dies, bei dem anderen das Leben von Menschen in einer negativen Weise, die bis zu Krankheiten entführt. Ärzte, Psychologen, Psychiater sagen, viele körperliche Krankheiten kommen von dem, was da drinnen in der Seele abläuft. Davon habe ich eben jetzt ein bisschen gesagt, von diesen Dingen. Und die können sehr massiv sein. Wir haben das gestern Abend an unserem Enkel. Bei uns zu Hause sind 4 Enkel, deswegen ist meine Frau auch nicht mit. Ja, unsere 4 jüngeren Enkel sind da und einer von denen, ja, ich sage jetzt mal deutlich, er ist so ein Mamakind, mit 10 Jahren kommt er eben nochmal abends zum Einschlafen zu Mama ins Bett. Na, jetzt ist sie nicht da. Ich habe so Bauchschmerzen, kommt er an. Das war sehr, sehr real. Ich habe ihm der Baldrian gegeben und hat nicht viel geholfen, aber das Versprechen, ich bin in der Viertelstunde wieder da und guck nach, ob du schläfst, das hat so gewirkt. Dann war er weg, ja. Die Dinge kommen eben doch durch die Seele in den Körper. Ja. Das sind so ganz normale Dinge und mit normal meine ich, oder besser sollte ich sagen, natürlich, wir rechnen damit und sagen, das ist nun mal so und das ist in dieser Welt und das kann man nicht ändern und da täuschen wir uns. Christus ändert das. In Christus ist sein Leben unser Leben. Seine Kraft unsere Kraft, seine Liebe, unsere Liebe und seine Freude ist unsere Freude. Und das kann man ganz, ganz praktisch erfahren. Das merken wir bei Paulus. Paulus ist, als er an die Philipper schreibt, er ist im Gefängnis. Wir wissen nicht genau, ob in Caesarea oder in Rom. Ich vermute mal aus manchen Dingen, auch Grüßen, die er schreibt, dass er in Rom ist. Und der hat Sachen mitgemacht. Na, erstens mal wurde er von den Juden sehr, sehr schlimm behandelt, verraten an die Heiden, an die Römer. Von einem römischen Prokurator wurde er um des Vorteils willen, Gunst beim jüdischen Volk oder vielleicht auch Geldgeschenken und so weiter, ganz übel, ungerecht behandelt, obwohl er sein Richter eigentlich sein sollte, hat sich auf den Kaiser berufen, ist dann, soweit wir wissen, 24 Stunden im Schiff ohne jede Steuerung und irgendetwas anderes auf dem Meer getrieben, in äußerster Seenot und gerettet daraus. Aber immerhin, der hat wirklich ganz harte Sachen mitgemacht. Und er war immer mit einem Soldaten verbunden, eventuell an ihn angekettet. Er schreibt ja immer, dass er in Ketten war, dort in Rom. Und das alles ohne auch nur ein kleinstes Vergehen oder gar Verbrechen getan zu haben. Nur weil er Jesus Christus verkündigte. Oder gehen wir ein Stückchen weiter, weil er klipp und klar auch unter den Juden gesagt hat, dass wir nicht mehr unter Gesetz sind in Christus. Denn das sind zwei Dinge, unter Gesetz und in Christus. Das könnte ich euch aus Epheser 2 beweisen. Das steht da sehr, sehr klar und vielen anderen Stellen. Der ganze Galaterbrief spricht davon. Manche Christen haben auch das nicht verstanden, dass das neue Leben ein Leben ist, das aus Christus durch mich fließt und er bestimmt ist und nicht irgendwelche Gesetze oder Gebote. Die sind dazu da, damit wir wissen, was Gott gefällt. Aber er lebt uns. Und nicht meine Bemühung, etwas zu tun, um ihm zu gefallen. Oder vielleicht machen wir ja sogar davon seine Gnade abhängig. Das wäre schon sehr neben dem Wort Gottes. Dafür musste er viel leiden, dass er das so klipp und klar gesagt hat. Und ich fange jetzt mal an im Vers 3. Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch. Alle Zeit in jedem meiner Gebete und bete für euch alle mit Freuden. Er dankt. Und das ist schon mal sehr ein Zeichen dafür, dass er in bester Stimmung ist, wenn man dankt. Und er freut sich beim Gebet für die Gemeinde. Warum? Weil in Christus, im Herrn, das seine große Freude ist. Nämlich, dass da in Philippi eine Gemeinde entstanden ist. Die Entstehungsgeschichte kennen wir, die ist voller Wunder. Also wirklich, die ist voller Wunder. Und es ist ganz herrlich. Ihr kennt das, diese Geschichte. Die Frau, die von Dämonen frei wurde. Die Leute, die unten, ganz unten im Gefängnis, so wie wir jetzt hier ganz bequem auf unserem bequemen Sitzen, Gott loben, die da unten im Stock Gott lobten, dass Erdbeben, das alle Fesseln frei machte und so weiter, der Gefängnisdirektor, der sich bekehrte. Eine wunderbare Geschichte und Paulus dankt dafür, weil er ist von Gott zum Apostel berufen worden und seine Lebensaufgabe ist es, und dazu hat Gott ihn auch ausgestattet mit allem, was dazu nötig ist, seine Lebensaufgabe ist, das Evangelium in die heidnische Welt hineinzubringen. Also alle Völker außerhalb des Volkes Israel. Also auch nach Mazedonien, ganz klar. Da muss er hin, um das Wort Gottes zu sagen. Und da ist eine Gemeinde entstanden. Und dafür dankt er Gott. Und das ist etwas, was er in jedem Brief sagt, wie er dankt für die Gemeinde. Das ist ein ständiger Begleiter, weil das ist seine große Freude, dass Gott ihn, Mensch, braucht. Und das hat was mit diesem in Christus zu tun. Denn das Leben Jesu Christi ist reproduktiv, das ist vermehrungsfähig und das ist etwas so Schönes. Jeder von uns freut sich, wenn ein Kind in die Welt geboren ist, besonders in der eigenen Familie, sei es Kind oder Enkel oder was es ist, egal, freut sich darüber. Und so freut sich Paulus über seine Kinder. Er war, soweit wir wissen, nicht verheiratet und er hatte viele, viele geistliche Kinder, die Gott durch ihn gezeugt hat. durch das Evangelium, durch das Wort Gottes. Und dafür dankt er Gott. Und es geht weiter und sagt, er betet ständig mit Freuden dafür. Beten ist, wie die meisten von uns wissen, Arbeit. Es ist Anstrengung. Wenn es so von alleine käme, dann würden wir es wie manche andere Sachen machen, einfach weil es uns Spaß macht, ja. Jetzt mal schnell ran, jetzt beten wir, ja. Halbe Stunde, nee, das ist zu wenig. Stunde reicht auch nicht aus, ja. Wie viele Sachen machen wir weiter, weil es Freude macht, ja, weil es Spaß macht. Was weiß ich, wandere gerne, ja, stundenlang. Weiß ich nicht, was ihr gerne macht, ja. So ist das mit Beten. Er sagt, ich bete mit Freuden. Manchmal habe ich den Eindruck, es fällt einem richtig schwer zu beten. Man sagt eigentlich erkenntnismäßig, ist es richtig wichtig, es ist dran. Da sind auch echt wichtige Anliegen und ich finde es so schwer, mich bei all dem, ja, jetzt bloß keine Entschuldigung, ich finde es so richtig schwer, jetzt beten, mich konzentrieren, ja. Und das tun, naja, ich will jetzt nicht anfangen damit, was Hindernisse sein könnten, was ja nicht sofort belohnt wird, sage ich jetzt mal. Nur mal das eine, ja. Man kriegt ja nicht sofort Klaps auf die Schulter, hast gut gemacht, mein Freund. Oder auch so einen kleinen Siegel. Und jawohl, ist erhört, fertig, brauchst nur warten. Also ich sagte auch, wie lange oder so. Das ist ja nicht so beim Beten und darum, ja, mit Freuden, sagt Paulus. Mit Freuden im Herrn. Weil er sagt, der Herr möchte das. Und es bewirkt etwas, wir haben das eben auch in den Ansagen gehört, Thomas, ne? Und die Erkenntnis ist da, also mit Freuden, weil im Herrn. Warum? Wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt, das habe ich eben schon gesagt. Ja, das Evangelium ist sein Lebensauftrag und darum sagt er, darüber freue ich mich und da will ich alles einsetzen, auch das Gebet. So, da ist schon mal eine ganz große Quelle der Freude entdeckt, ihr Lieben, die jederzeit offen ist für uns im Herrn. Weil wir sagen, in Jesus ist das niemals umsonst. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Ja, im Laufe der Geschichte einer Gemeinde erlebt man manche Sachen, schöne und weniger schöne. Und erlebt man manche Menschen, solche, die einem Mut machen und solche, die einem Kummer machen. Ja? Nicht nur menschlicher Kummer, auch geistlicher Kummer, dass man sagt, ah, meine Güte, hat der wieder Probleme, wahrscheinlich eine Menge selbstgemachte Anteile dabei und so weiter und so weiter. Und Paulus sagt, ich bin in guter Zuversicht. Das heißt, er freut sich darüber, dass diese Gemeinde, weil Jesus so ist, wie er ist, auch bis, wie er sagt hier, auf den Tag Jesu Christi vollendet werden wird. Diese Gemeinde ist sein Werk, er wird es vollenden. Und Paulus steht mittendrin und sagt, damit rechne ich. Als Vater der Gemeinde rechnet er damit und freut sich darüber, dass er diese Zuversicht haben darf. Das gute Werk ist Gottes Werk und Gott lässt sein Werk nicht liegen. Und das kann ich wirklich bestätigen. Auch aus der Gemeinde, aus der ich komme. Wir haben ganz schlimme kritische Zeiten gehabt und die meisten wären immer noch auseinander. Wir waren mal in zwei Teile, etwa 5 Jahre lang und sind wieder zusammengekommen und es wird eigentlich immer schöner und die Liebe wird immer stärker. Freuen uns darüber. In 2 Wochen sind wir wieder zu einer Wochenendfreizeit. Wo? Haus Nazareth. Muss man noch ausnutzen, es ist bald nicht mehr. Aber schon das 4. Mal in Folge jedes Jahr. Ja, weil es uns so lieb ist, zusammen zu sein. Und alle sagen das hinterher, Mensch, das war schön. Kommt auch bei mir an, weil ich das organisiere. Und das ist wirklich etwas, was man voller Zuversicht sagen darf. Das Werk, das der Herr anfängt, vollendet er. Wir dürfen darauf vertrauen, auch bei einzelnen Menschen. Auch bei einzelnen Menschen. Und ich persönlich glaube, davon hängt auch was ab, dass wir diese Zuversicht haben und dass wir unsere Zuversicht nicht fallen lassen. So ist es für mich recht, dass ich dies im Blick auf euch allen denke, weil ich euch im Herzen habe und sowohl in meinen Fesseln als auch in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums ihr alle meine Mitteilhaber der Gnade seid. Er sieht die Gemeinde als einen großen Körper, Jesus Christus das Haupt, und jeder Einzelne ein Glied daran. Und Das ist ein wunderbares Geheimnis, genauso wie das, dass wir in Christus sind, ein Geheimnis ist, das Geheimnis der Gemeinde Jesu Christi. Dass es wirklich so ist. Wenn ein Glied sich freut, freuen sich alle Glieder mit. Wenn ein Glied leidet, dann leiden alle Glieder mit. Das ist eine Einheit, die von Gott geschaffen ist. Und er ist deswegen so voller Zuversicht und denkt, dass sie ihr Ziel erreichen werden, weil er mit ihnen lebensmäßig verbunden ist. Und der Strom des Lebens von Christus durch Paulus zu ihnen und, wie er Römer 1 sagt, auch von ihnen zu Paulus wieder zurückfließt. Das ist ein Strom des Lebens. Das sind nicht nur Gedanken, das sind nicht nur Worte, das ist nicht nur, ich will dem mal Mut machen oder so, wie man sowieso auch als Mensch tut, sondern das ist ein Leben, das Leben Jesu Christi, das im Herzen der Einzelnen ist. So sagt er es hier, weil ich euch im Herzen habe. Und dahin dann weder Fesseln noch Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums. Das ist sein Platz im Moment und er ist dadurch von der Gemeinde getrennt. Das ist nicht einfach. Er weiß auch nicht, ob er wieder hinkommt. Das ist alles klar. Trotzdem ist er in Christus sich der Sache sehr sicher. Dieses Er weiß das, weil sie eins sind, wie eins in Christus eins sind. Und dann sagt er im nächsten Vers, denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne, mit der herzlichen Liebe Christi Jesu. Er sehnt sich, weiß nicht, ob Sehnen ein schönes oder ein notvolles Gefühl ist. Wisst ihr das? Sehnen. Also, wer sich erinnert vielleicht an Freundschafts- und Verlobungszeit, wo das ja vorkommen kann, dass man voneinander entfernt ist. Ja, man liebt sich, aber man ist nicht zusammen. Ja, vielleicht weit entfernt ist. Also ich erinnere mich noch ganz gut an die Zeit. Also täglicher Brief zum Beispiel. Ja, kennt ihr Sehnsucht? Ich weiß nicht, jetzt aus dem Rückschau. Damals habt ihr gesagt, oh Mann, ist das schwer. Ja. Man sieht sich nicht, man kann nicht richtig reden miteinander, man freut sich nicht am anderen, wie man sich das wünscht. Und heute sagt man, wow, das war eine Zeit, ja. War diese Entfernung dazwischen, aber so jeder Brief, jedes Wort, jeder Satz wurde gelesen und dann zwischen den Zeilen noch 2-3 Mal vor und zurück und manche kannte man auswendig. Boah, war das toll, ne? Sehnsucht. Da sieht man, was in Christus Menschen verbindet. Die Sehnsucht nach der Gemeinde Philippi, sagt Paulus ganz klar. Wie gerne er bei ihnen wäre. Liebe in Christus. Und Liebe ist schön. Und Liebe macht Freude. Und da ist nicht so, also die sind weit weg. Und ach ja, jetzt habe ich mal wieder an sie oder an euch gedacht, sondern ist lebendig, gegenwärtig. Ich lese weiter von Vers 12. Ich will aber, dass ihr wisst, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums ausgeschlagen sind, sodass meine Fesseln in Christus, im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden sind und dass die meisten der Brüder im Herrn Vertrauen gewonnen haben durch meine Fesseln und vielmehr wagen, das Wort Gottes ohne Furcht zu reden. Ja, und da bringt er eine sehr spannende Botschaft rüber. Er sagt, Gefangensein bringt was Gutes. Ja, das ist Freude in Christus. Jetzt bin ich hier gefangen, aber das bringt so viel Gutes, dass ich darüber eigentlich, wenn man ihn so hier liest, nicht wirklich traurig sein kann. Meine Fesseln sind bei allen anderen offenbar geworden. Da haben viele davon gehört. Hier im Prätorium, die ganzen Soldaten, alle, die wissen, dass ich Jesus liebe. Und Christus ist unter ihnen bekannt geworden. Was haben wir heute für Probleme, überhaupt an Menschen mal das Evangelium ranzubringen? Und wenn man mal mit ihnen Kontakt hat, ja, überhaupt mit Menschen Kontakt, die nicht zur Gemeinde gehören und nicht mit Jesus leben, dann durchzudringen mit dem, was uns herzenswichtig ist. Und Paulus sagt, das ist im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden. Nämlich, er sagt, Förderung des Evangeliums. Also er ist zwar gefangen, aber das Evangelium geht weiter. Und ihm ist das Gefangensein in keinster Weise so wichtig wie die Förderung des Evangeliums. Darum absolut positiv. Können wir uns das vorstellen? Ja? Das ist ja das. Was ist uns eigentlich wichtig? Was ist eigentlich ja der Kern unserer Wünsche, unseres Sehnens, unseres Verlangens? Was möchten wir eigentlich haben im Leben? Und er sagt, dass das Evangelium hier bekannt wird, bei allen Menschen. Das ist mir so wichtig, da sind mir die Fesseln eigentlich nicht so wichtig. Da kann ich gut gefangen sein. Okay? Würden wir das auch sagen? Ist das in Christus uns so wichtig, dass wir sagen, meine äußeren Umstände sind nicht die Hauptsache? Und das ist eine Quelle großer Freude, denn die äußeren Umstände können wir nicht immer bestimmen. Wir können sie oft nicht beeinflussen. Und sie wenden sich manchmal ganz plötzlich zum Schlechten. Und dann ist die Frage, wie komme ich damit zurecht? Und wie gehe ich damit um? Und bleibt diese Freude in meinem Leben? Ich kann beständige Freude haben, wenn ich sage, das, worein ich meine ganze Energie und meinen ganzen Glauben und mein ganzes Gebet setze, das erfüllt sich, weil es sich Jesu Sache. Er macht das. So ganz nebenbei gesagt, glaube ich, dass dann auch viel mehr von dem, was in meinem Herzen ist, bekannt werden würde um mich herum, wenn mir das die Hauptsache wäre und nicht die äußeren Umstände und mein Wohlergehen und was alles dazu gehört. Und er sagt sogar, und das verwundert einen zunächst schon, dass er sagt, und die meisten Brüder haben Vertrauen gewonnen, nicht unbedingt alle, aber immerhin haben Vertrauen gewonnen, dass ich hier im Gefängnis bin, um das Evangelium frei herauszusagen. Ja, wir würden sagen, logisch gesehen, ey, dafür kann man sogar ins Gefängnis kommen und vielleicht sogar in Lebensgefahr, dann halte ich lieber den Mund. Aber es ist anders. Und es ist natürlich auch anders, weil Paulus sich durch seine Gefangenschaft und alles, was dazu gehört, überhaupt nicht schrecken und auch nicht mal beeindrucken lässt, sondern ganz fröhlich weitermacht. Das hören wir hier. Ja, alle haben davon gehört, von dem Evangelium. Und dass man das in diesen Umständen so kann, das muss einen anderen Menschen, ja, also wenn er Bruder in Christus ist, das muss einen ja mutig machen und sagen, ja bitte, wenn ihn das nicht mal klein kriegt, dann brauche ich auch keine Angst zu haben, oder? Das ist eine Quelle großer Freude zu sehen. Es gibt keine Umstände, und das ist ja auch perspektivisch jetzt, vor denen ich Angst haben muss, dass die mich klein kriegen. In Christus nicht. Sondern er kann sie sogar noch benutzen. Zum Besten. Und das schlägt Wellen, wie wir hier sehen. Viele Brüder, die meisten der Brüder, wagen das Wort Gottes ohne Furcht zu reden. Das ist schon eine Herausforderung. Ja. Jetzt kommt ein weiterer Satz und der macht ein bisschen traurig. Einige zwar predigen Christus auch aus Neid und Streit, einige aber auch aus gutem Willen. Die einen aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums eingesetzt bin. Die anderen aus Eigennutz verkündigen Christus nicht lauter, weil sie meinen Fesseln Bedrängnis zu erwecken gedenken. Jetzt kommt ein Wermutstropfen in seine Situation hinein, denn es geht hier um Brüder. Und sagt, das sind viele dabei, die sagen, also das Werk, das Paulus angefangen hat, das führen wir jetzt fort in guter Abstimmung mit ihm. Da liefen ja Kontakte hin und her, Boten, Briefe wurden geschickt und so weiter, wie dieser Brief zum Beispiel. Da gingen ja auch welche wieder zu Paulus. Der muss ja auch informiert sein über das, was lief. Und die haben sich mit ihm abgesprochen und haben den Gemeinden gesagt, bleib in gutem Gedächtnis, lasst uns beten für euren Vater der Gemeinde, Paulus, und lasst uns treu bleiben und immer für ihn da sein. Betet für ihn in seiner Verfolgung. Aber er sagt, es gab auch andere. Die haben gesagt, der Oberchef ist weg, der die absolute Autorität hatte bei allen und den alle geachtet haben. Vielleicht haben sie auch immer schon gedacht, das ist also zu viel für einen Menschen, ja, dass der so hoch geachtet wird. Jetzt sind wir dran. Jetzt wollen wir mal die Gemeinde für uns gewinnen. Und ganz ehrlich, in einigen Briefen, nicht nur einem, steht, dass manche das auch aus finanziellem Interesse getan haben. Das tut schon weh. Ne? Das tut schon weh. Wenn man merkt, also die sind geldgierig dabei und tun das für sich und sehen zu, dass ein Keil zwischen die Gemeinde und Paulus getrieben wird. Und der ist in Fesseln, ja, und kann im Prinzip nichts machen. So, jetzt würden wir vielleicht sagen, so ein paar scharfe Briefe, Paulus, ja, damit diese Leute dann also rausgeschmissen werden, das wird ja wohl eine Auswirkung haben. Oder schick mal deine besten Boten zu denen hin und lass denen mal so richtig was sagen, dass denen die Ohren gellen. Ja? Ja, nichts dergleichen. Er sagt, es macht nichts, wenn nur Christus verkündigt wird. Das heißt in Christus. Ihm ist die Verkündigung des Christus viel, viel wichtiger, als dass er, Paulus, geachtet wird. Es hat Gemeinden gegeben, wie Galater zum Beispiel, wo Irrlehren eindrangen. Es hat Gemeinden gegeben, wo, wie zum Beispiel die Korinther, wo Menschen dann das Wort Gottes nicht mehr hören wollten, sondern einfach sich selbst auslebten. Also bei den Korinthern, da ging es drunter und drüber. Und Paulus war das ganz wichtig, dass das nicht so fortgeführt wird. Da musste er eingreifen. Aber hier, die predigen das Evangelium, mit welchen Interessen auch immer, sehr persönlichen Interessen und gegen Paulus gewandt. Und er sagt, macht nichts. Macht nichts. Das hört sich so an. Was macht es denn? Wird doch auf jede Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch freuen. Ja, freuen, wenn andere mich abqualifizieren. Wenn sie mich abwerten, sich von mir abwenden, wenn sie schlecht von mir reden, von mir persönlich, freuen. Wenn das gleichzeitig Menschen sind, die Jesus dienen. Sagt, das macht nichts. Das ist nur das Persönliche. Hier sehe ich den Vers in der Bibel, der uns zeigt, was Toleranz ist. Toleranz heißt nicht, jeder kann denken, was er will, es wird schon richtig sein. Das ist nicht Toleranz. Das ist in vielen Fällen Götzendienst. Aber wenn jemand sich gegen mich wendet und mir vielleicht auch übel will oder übel tut, werde ich mich nicht wehren. Das ist Toleranz. Das sagt er hier. Was macht es denn? Wird auf jede Weise Christus verkündigt. Da merken wir, es geht ihm nicht um Paulus first, ja, sondern Jesus zuerst. Ja, Jesus zuerst. Darum geht es ihm. Und darum ist er auch recht frei. Er würde wahrscheinlich sonst auch da sitzen und sich grämen und sagen, und das noch zu meiner Gefangenschaft dazu. Ja, so böse können Menschen sein, die haben überhaupt kein Gefühl dafür, wie es mir geht und so weiter und so weiter und so weiter. Da kann man sich ja dermaßen viel Gedanken machen und Not damit haben. Nein. Ich kann euch sagen, da fällt eine ganze Menge von Not, Kummer, Sorgen, Schmerzen, vielleicht Bitterkeit in unserem Leben weg, wenn wir diese Freiheit sagen, haben wie Paulus, hey, wenn nur Christus verkündigt wird, wenn es nur ihm dient, dann ist es nicht so wichtig. Und das natürlich besonders in seiner Gemeinde. Da gibt es ja Unterschiede, auch unterschiedliches Denken, auch unterschiedliches Verhalten. Und wenn wir da sagen, wenn nur Christus gedient wird, soll es mir recht sein, da sind wir echt viel Kummer los. Und Freudenkiller, ja, die sind wir los dann. Da gibt es nämlich eine ganze Menge. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch freuen, denn ich weiß, dass dies mir zum Heil ausschlagen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts werde zu Schanden werden, sondern mit aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt Christus an meinem Leib groß gemacht werden wird. Sagt, ich stehe ihm zur Verfügung. Es ist seine Sache, was er mit mir macht. ganz egal, wie meine äußeren Umstände sind, aber es geht darum, dass er verherrlicht wird in meinem Leben. Und damit rechne ich. Das glaube ich. So einfach kann das Leben sein. Auf eins konzentriert. Eben in Christus. Und dann verstehen wir vielleicht auch, was das ist. Freut euch im Herrn. Zu wissen, weil der Herr das alles im Griff hat, weil alles an ihm vorbeigeht, weil er in Kontrolle aller Dinge ist, darum bin ich ganz sicher, er wird das Beste daraus machen, weil ich meine ganze Hoffnung auf ihn setze, weil ich auf ihn vertraue, weil ich von ihm alles erwarte, nicht von mir, nicht von meinen Mitmenschen, sondern von ihm. Er macht's. Und jetzt zum Schluss diese Worte, die wir so gut kennen, sei es durch Leben oder Tod, denn Christus ist mein Leben. Und Sterben gewinnen. Das ist jetzt die ultimative Freiheit, müssen wir schon sagen. Ich glaube, der natürliche Mensch hat Angst vorm Sterben. Und ich verstehe das auch. Und im Grunde ist es irgendwie auch normal, denn Gott hat die Welt geschaffen und einen Menschen geschaffen zum Leben. Und hat einen Baum des Lebens in die Mitte des Gartens gesetzt, ganz absichtlich. Der kommt ganz am Ende der Bibel wieder in Offenbarung, der Baum des Lebens. Deswegen sind wir alle auf Leben gepolt. Wir alle möchten leben. Und viele Reaktionen, ganz spontane Reaktionen auch, durch Adrenalinstöße ausgelöst vielleicht in unserem Leben, die zielen darauf hin, dass wir überleben. Ja? Wenn ich plötzlich beim Autofahren plötzlich etwas vor mir sehe, was da auftaucht, dann geht das manchmal ganz schnell. Das ist keine Sekunde. Das ist viel weniger. Ja? Weil ich möchte überleben. Ich will nicht irgendwo draufknallen. Ich will nicht sterben. Und Paulus sagt, ja, Christus ist mein Leben. Ja? Dies biologische Leben ist nicht die Hauptsache an mir. Dass ich hier jetzt auf dieser Erde, ich sag mal, möglichst lange, möglichst schön, möglichst nach meinen Vorstellungen, soll ich weiter fortfahren, möglichst erfolgreich, möglichst geachtet und geehrt, möglichst gesund, möglichst mit einem wunderbaren Familienleben, möglichst materiell gut abgesichert. Das kann so eine Latte sein, die kommen ja alle vor im Laufe unseres Lebens. Und wenn wir ehrlich sind, machen sie auch manches Kopfzerbrechen, manche Sorgen, sicher auch manche Freude. Ja? Ach, ich habe ganz vergessen, möglichst viel Spaß. Ja? Ganz vergessen. So selbstverständlich im Leben. Und er sagt, Christus ist mein Leben. Und er sagt nichts gegen Spaß, nichts gegen Familie, nichts gegen Erfolg, nichts gegen Anerkennung. Absolut nichts. Aber das sind nicht seine Ziele. Das kann Christus geben. Er ist ja sein Ziel. Er möchte immer mit ihm auf einer Linie sein, immer in Christus bleiben. Kennen wir sehr gut das Bild von Weinstock und Reben. Und Jesus sagt, davon hängt alles ab. Die Rebe ist nichts, die verdorrt und vertrocknet und kommt ins Feuer und weg, wenn sie nicht am Weinstock ist. Sagt Paulus, das ist mein Leben, in Christus sein. Und wenn ich in den verschiedenen Situationen, Herausforderungen in der Familie, in meiner Arbeit, in meinen Finanzen, in ich weiß nicht was, ja, in meiner Freizeit, wenn ich da in Christus bleibe, wird er für mich sorgen in der bestmöglichen Art und Weise. Aber wichtiger ist, als dass das und das und das läuft alles gut, wichtiger ist, es passt zu ihm. Es gefällt ihm. Die Einheit zwischen ihm und mir wird nicht gestört. Ich habe es immer wieder und wieder studiert im Johannesevangelium, könnt ihr auch gerne mal machen. Wie oft Jesus sagt, ich kann nichts tun ohne den Vater. Meine Speise ist die, den Willen des Vaters zu tun. Man merkt, dieses, was dem Ich Christ in Christus vorausgeht, nämlich Jesus, der Sohn im Vater. Und der Vater im Sohn. Das ist Johannes 14, Johannes 16 hauptsächlich. Da zeigt Jesus, da ist eine so tiefe Verbundenheit, die darf nie gestört werden. Das ist sein Leben. Das Leben Christi ist eins sein mit dem Vater. Und Paulus sagt deswegen, Christus ist mein Leben. Dieses Einssein mit ihm, das ist mein Leben. Was darauf folgt, was daraus wird, wie er es denn macht, das ist seine Sache. Übrigens hat Jesus das auch gesagt. Und er hat es gesagt, nicht um irgendeinen Menschen zu quälen oder uns etwas zu rauben. Er hat gesagt, wer Vater oder Mutter, Frau oder Kinder, dazu auch sein eigenes Leben mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Warum? Weil er Gott ist. Und weil Gott alles ist. Gott ist alles, was wir brauchen. Er kann in unser Leben verschiedenste Dinge dazugeben. Uns hat er in diesem, unserem Land und wahrscheinlich bei den meisten oder allen von uns jetzt Wohlstand, Sicherheit, vieles davon gegeben. Aber diese Dinge sind nicht lebensnotwendig. Lebensnotwendig ist in Christus sein. Das ist lebensnotwendig. Und darum sagt Paulus, Sterben ist mein Gewinn. Warum? Ja, sagt das, ich kürze das jetzt ab. Bei Christus sein ist doch viel besser, sagt er. Wenn ich jetzt hier auf dieser Erde bin, ist es eventuell nötiger, bei euch zu sein, euch zu dienen, euch zu helfen und zu unterstützen. Also Christus, ja, mit meinem Leben zur Verfügung zu stehen, wichtige Dinge zu tun. Aber Sterben ist mein Gewinn. Ich habe Lust abzuscheiden. Und bei Christus zu sein, sagt er. Ich habe Lust. Das ist meine Lust, das ist meine Freude. Ich glaube, es wäre vieles, vieles, vieles aus unserem Leben viel einfacher, viel schöner, wenn wir in Christus diese Haltung des Paulus leben. Ganz einfach leben. Sag, das möchte ich auch. Ob man das nun mit einem Augenblick und mit einer kleinen minutiösen Entscheidung tatsächlich erfährt oder ob das ein Prozess ist, dass wir dahin kommen. Aber wichtig ist, dass wir dahin kommen, dass wir auch sagen können, Christus ist mein Leben. Und in Christus bin ich dann wirklich zufrieden. Bin ich dann im Glück? Ist dann Freude? Ja, Paulus sagt das, mein täglicher Begleiter. Nun, dass er es als Befehl sagt, das bedeutet ja auch, es gehört dazu, dass ich mir dessen bewusst bin, was ich alles in Christus habe. Und dass ich andere Dinge tatsächlich an die zweite Stelle verweise, die also nicht so wichtig sind, als dieses in Christus zu sein. Und dann darf ich wirklich ständig immer Freude haben in Christus. Und das ist das, was ich uns wünsche. Ja, ich wünsche es mir auch. Freude im Herrn, alle Zeit. Singen wir das Lied zum